Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 15, 2018, Episode 565, Rahmen, genug gesagt. Tja, Thema heute, und das zieht sich bei mir ja durch die ganze Woche, ja, Rahmennudeln, ja, das Essen, was hat denn das jetzt, wie, ist er jetzt komplett wahnsinnig geworden? Na klar, die Woche gab es hier nichts anderes für mich, ja, und deswegen zieht sich das natürlich auch durch die Rios Wochensicht und sogar noch durch den Uncast später, ja, Rahmen, unglaublich. So schlimm kann das sein, aber es war trotzdem noch mit den Themen Tech und Web zu vereinbaren, denn ich habe was Unglaubliches gelesen, so als ob Google, ja, ich meine, das wissen die ja sowieso, ne, und die beobachten mich ja sowieso, und ich bin ja der Mittelpunkt des Universums für Google, ganz klar, ne, und deswegen wussten die, ja, dass ich gerade so eine Anime-Serie gucke auf Crunchyroll, ne, Koizumi-san, Loves Ramen Noodles, ja, genau, und das wussten die, denn es gab auf dem Google-Blog einen Artikel KI für Ramen. Ja, ihr habt richtig gehört. Und das war kein April-Scherz, ne? Zumindest hoffe ich das, dass es kein April-Scherz war, weil das erst am 2. April veröffentlicht wurde, ja. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht doch noch rein gefallen auf diese Sache, ja. Hab mich ja gefreut, dass ich einigermaßen davon glimpflich weggekommen bin. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt doch noch reingefallen wäre, ja. Aber, wie gesagt, es wurde am 2. April veröffentlicht und Google macht ja die komischsten Sachen. Was hat es damit auf sich? Also Nudeln, ja, diese Ramen-Nudeln, da gibt es unzählige Ramen-Shops. Ja, unter anderem auch eine große Ramenkette in Japan, ja, und es ist eigentlich nicht möglich für Menschen jedenfalls, diese verschiedenen Shops dieser Kette, ja, 41 Ramen-Shops sind das, ja, mit 95%iger Genauigkeit zu erkennen, aber die KI schafft das. Unglaublich, ja, und so verrückt sich das anhört, mit dieser KI kann tatsächlich unterschieden werden anhand von dem Aussehen, ja, von den vorhandenen Toppings, wie das angeordnet ist und so weiter, ja, kann eben diese 41 Shops dieser Ramen-Chiro-Gruppe unterschieden werden, tatsächlich. Und dafür verantwortlich zeigt sich die Auto ML Vision. Ja? Die kann anhand von diesen Aussehen und ja, Präsentation von diesem Produkt dann schon erkennen, von welchem Geschäft sich das handelt. Oder von welchem Geschäft, von welchem Shop dieser Kette diese Ramen tatsächlich gemacht wurde. Das ist schon äußerst fantastisch. Wie gesagt, 95% Genauigkeit. Ja, das soll schon was bedeuten. Ja. Und mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen, ja, also mir läuft gerade wirklich das Wasser im Mund zusammen. Ich könnte jetzt gleich hier eine Schüssel Ramen schlürfen, ja, und boah, ja, Mensch, jetzt muss ich das auch noch sehen, ja. Ja, also es gibt einem zu denken, weil man kann, wenn man alles ganz genau analysiert, schon vom Aussehen her eben doch auf viele Sachen schließen. Eigentlich ist das fast ein Vorurteil, mit dem man da wieder begegnet, aber durch die KI, ja, ist es erklärbar geworden, warum es so ist. Man hat ja zum Beispiel, also ich muss ganz ehrlich sagen, ne, Ich habe auch eine sehr hohe Trefferquote. Das meine ich jetzt übrigens vollkommen im Ernst. Das ist jetzt kein sarkastischer Witz oder irgendwas. Ja? Ich habe eine wirklich sehr hohe Trefferquote. Ich kann Japanerinnen von hinten erkennen. Das ist wirklich, das ist kein Witz oder so. Ja? Also ich habe mich bei vielleicht 60, 70 Mal, wo ich das probiert habe, ja, vielleicht einmal geirrt. Das ist eine ziemlich hohe Trefferquote. Und ich selbst kann es mir nicht erklären, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht genau, warum. Da müssten wir davon ausgehen, dass alle Japanerinnen die gleiche Haare haben. Daran liegt es aber nicht. Ja? Dass alle Japanerinnen die gleiche Statur haben. Daran liegt es auch nicht. Ja? Ich kann es nicht festmachen. Vielleicht ist es einfach das Gesamtpaket, ja, das eben passt und das dann eben vermittelt wird. Und dieses Gesamtpaket, dieses wird analysiert durch diesen Algorithmus, durch diese KI und macht im Prinzip das, was so Menschen machen, die sich das eben nicht erklären können. Ja. Hier wird es erklärt, warum das so letztendlich zu dem Ergebnis führt. Und dann sind es viele, viele, viele Einzelmerkmale, die eben zu diesem Schluss führen, dass es eben die und die Gruppe ist zu, oder die, dass, denen der Shop ist, ja, mit einer Genauigkeit von 95%. Ja. So gut bin ich vielleicht nicht bei Erkennen von Japanerinnen, wenn man sie nur von hinten sieht, bin ich vielleicht nicht ganz so gut. Aber ich würde mal so, wenn ich das jetzt mal hochrechne, ungefähr so 80%, ja, das ist schon mal ganz gut. Also, ja, ne. Ich fasse es nicht, dass das so möglich ist, weil das traue ich also einem normalen Menschen nicht zu, kann das dann natürlich nicht ausschließen. Vielleicht, wenn man da super Rahmenliebhaber ist und alle Shops durchmacht, das viele Jahre, dass man dann vielleicht auch das erkennen kann, unerklärlicherweise. Ja. Aber es ist tatsächlich so. So, bevor ich jetzt hier komplettes Mikrofon voll sabber, mache ich mal weiter mit dem nächsten Thema. Wir bleiben im Japan zumindest mal vom Ursprung her in Japan. Ja. Pokémon Go hat neue Sachen integriert, diese sogenannte Fields und Explorations Aufgaben, das, was ich schon mal als Tagesquests betitelt habe. Es sind tatsächlich Tagesquests, allerdings nicht so zwingend, wie man das zum Beispiel von MMORPGs her kennt, sondern man hat da also eigentlich unbegrenzt Zeit, um diese Aufgaben zu erfüllen und bekommt dann, wenn man an einem Tag eine Aufgabe erfüllt, einen Stempel. Ja, wenn man dann die ganzen 7 Stempel voll hat, dann erwartet einem eine besondere Überraschung. Zwischendrin erscheinen allerdings auch immer wieder Pokémon, auch in diesem Exploration-Modus. Das sind also zwei verschiedene Modis. Das eine ist der Feldmodus, wo also jeden Tag maximal übrigens auch ein Stempel man bekommen kann. Bei Explorations, da kann man das auch komplett durchmachen an einem Tag, wenn man da die Muse dazu hat. Man kann sich aber auch hier unbegrenzt Zeit lassen und kann somit XP, also Erfahrungspunkte zum Aufleveln, aber auch recht wertvolle Gegenstände auch bekommen. Also da kriegt man mal so kurzerhand 20 Tränke, ja, oder 10 Superbälle. Ja. Das ist gar nicht schlecht. Und zusätzlich eben, wie gesagt, erscheinen Pokémon übrigens auch dann legendäre Pokémon, die dann einfach so normal erscheinen. Bisher musste man ja in den Raid-Kämpfen, in Arenen, diese besiegen, zusammen mit anderen Leuten. Und dann erst konnte man so ein legendäres Pokémon fangen. Jetzt hat man die Möglichkeit dazu, auch diese legendäre Pokémon zu fangen, ohne dass man an einem Raid teilnimmt, durch diese Tagesquests, beziehungsweise diese Explorations-Quests. Ja, genau. Also gar nicht so schlecht. Man bleibt am Ball bei Pokémon Go. ihr wisst, ihr kriegt das hin, ne? Mit dem mit der Idee, ja? Bleiben am Ball, ne? Pokéball, ne? So, jetzt ist der Witz endgültig zerstört durch meine Erklärung. Auf jeden Fall, man bleibt am Ball eben bei der Entwicklung von Pokémon Go und lässt sich nicht da beirren, ja? Und das wird immer wieder von den Spielern hoch toleriert oder hoch prämiert, ja, denn unglaublich, Pokémon Go ist immer noch das meistgenutzte Mobile Game im Moment, das es gibt. Tatsache, ja, Wahnsinn. Ja, die neuen PS4-Games im April bei PlayStation Plus, da ist Pokémon nicht dabei. Das ist verwundert auch nicht, ja. Das ist ja ein Nintendo-Merchandise mit, zusammen mit Game Freaks. Da wird es also kritisch, wird es niemals geben, schätze ich mal. Ne? Was es aber gibt, sind dann solche Titel wie Mad Max, Trackmania Turbo, In Space We Trust, Toy Home, Q-Bird Rebooted und 99 Vidas. Also, einige Spiele davon sind nur für die PS3. Ich konzentriere mich da natürlich auf die PS4-Spiele, wie eben Mad Max. Das ist gar nicht mein Genre, ja, aber ich sehe, dass das auf jeden Fall das Major Game sozusagen ist diese Woche, diesen Monat. Aufwendig, ein Vollpreisspiel natürlich und grafisch bombastisch natürlich, klar, von daher wird das für die allermeisten Menschen das Game sein, das eben diesen Monat absolut das Top-Highlight darstellt. Ich hingegen fand Trackmania Turbo recht gut, das kommt mir gerade sehr, sehr gut entgegen, ja. Dieses Auto-Rennspiel kann man fast nicht sagen, ja, das ist ein ganz eigenes Genre eigentlich fast schon, muss ich sagen, da ist einfach das Ziel, immer weiter zu perfektionieren in relativ kurzen Tracks, auf relativ kurzen Tracks, es gibt hier einen umfangreichen Singleplayer-Modus, aber das Spiel hat natürlich den Hauptbestandteil im Online-Modus, wo sich dann eben Spieler aus aller Welt miteinander vergleichen und da zählt jede Millisekunde. Ja, das ist es. Also da muss man jeden Track hunderte Male fahren, dass man auch nur annähernd eine gute Zeit bekommt. Ja, und dann kann man sich da eben zufrieden messen mit anderen Leuten. In Space wie Brawl. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Also ist, auch das ist nicht meine Geschichte hier, aber auch das ist zumindest mal für ein Game, das eben bei PlayStation Network einfach so in den monatlichen Leistungen mit drin ist, ist das schon gar nicht schlecht. Ja, lustig gemacht auf jeden Fall, das kann man schon sagen. Und man muss sich in einem etwas, ja, sagen wir mal, futuristischen, aber auch gewöhnungsbedürftigen Umfeld halt mit anderen Spielern da virtuell kloppen mit verschiedenen Maschinen und Raumkleidern oder wie man das Ganze nennen will. Auf jeden Fall ein riesen Multiplayer-Fun, der auch nicht viel Platz auf der PlayStation benötigt. Von daher war eigentlich immer sehr gut. Besonders toll hat mir auch Q-Bird Rebooted gefallen. Also da weiß ich wirklich nicht, was für mich das Main-Game ist. Trackmania oder Q-Bird Rebooted. Q-Bird dürfte auch noch bekannt sein. Ja. Und man kann natürlich hier, ich sag's gleich vorneweg, die Klassik-Version spielen von Q-Bird. Und das spielt mir natürlich sehr, sehr ins... Jetzt habe ich den Spruch vergessen. also das ist sehr, sehr günstig für mich. Ja? Denn ich bin ja momentan sowieso ein bisschen auf dem Retro-Trip. Ja? Und da finde ich das natürlich ganz besonders toll. Das Spiel wollte ich mir eh schon kaufen. Jetzt habe ich es tatsächlich kostenlos bekommen, sozusagen kostenlos, ja, durch das PlayStation Plus Netzwerk. Und die neuere Version, die hat eine absolut tolle Grafik. Man hat verschiedene Q-Birds. Allein die Namen dieser verschiedenen Q-Birds sind zum Schreien komisch. Ja, absolut toll. Der Sound gefällt mir natürlich besonders gut. Hammerhart, ja. Wahnsinn, und das ist eine schöne Sache. Aber auch das Flair von dem Original Q-Bird, die Automatenversion, wenn auch die Sprachausgabe-Samples, glaube ich, nicht der Originalversion entsprechen. Aber ansonsten Soundeffekte weitestgehend und eben die Grafik weitestgehend angelehnt oder ziemlich identisch mit der Automatenversion. Und die neuere Version ist durchaus ein Game, das Spaß macht, auch wenn man jetzt nicht unbedingt von Retro-Games irgendwas hält. Ja. So viel zu den PS4-Games. Ja, um jetzt zu was ganz anderem zu kommen, weg vom Gaming, Spotify. Ja, Spotify bringt ein neues Hardware-Gerät wohl raus für den eigenen Dienst, das mir selbst große Rätsel aufgibt. Angeblich soll es am 24. April erscheinen. Das Teil sieht aus, sollen das sagen, wie so ein kleines Steuerelement fürs Lenkrad. Ja, auf dem Bild, das hier zu sehen ist im Internet, wird es an die an den Luftauslass geklemmt im Auto, ja, lässt vermuten, dass da Bluetooth mit im Spiel ist und hat ein Display. Ja, auf dem Display wird zumindest das angezeigt, ja, oder was angezeigt. Das sieht alles sehr, sehr gut aus und das soll im Preis mit drin sein bei der, bei diesem Abonnement, das man abschließen kann. Ja. Allerdings steht hier monatlicher Preis $12.99. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das der normale Dollarpreis ist. Bei uns kostet er 9,99 €. Ob das jetzt der Dollarpreis ist, der normal ist, oder ob das hier der Preis ist, was eben das jetzt kostet wegen diesem Gerät, also dass es vielleicht dann doch monatlich mehr kostet als das normale. Ja. Ich kann ja mal hier schnell gucken. Also hier wird mal angezeigt, dass 9,99 € das normalerweise kostet, das Spotify Premium, und mit diesem Gerät dann eben 12,99 €, also nichts kostenlos, ja, sondern $3 mehr im Monat für das Teil. Aber ich denke, das kann man verschmerzen, wenn das Gerät auch tatsächlich dann verfügbar ist. Also wie gesagt, oder was vernünftiges kann. Also wie gesagt, das soll wohl, so wird jedenfalls spekuliert, Bluetooth haben. Möglicherweise, auch das ist natürlich reine Spekulation, hat es auch ein 4G LTE Zugang. Und stellt euch das mal vor, das kleine Gerät könnte eventuell dann selbstständig komplett ohne Smartphone eine Verbindung aufbauen im Auto oder unterwegs über eine 4G LTE-Karte. Und dann wäre das Geld natürlich mehr als ausreichend. Da hätte man dann durchaus einiges an Möglichkeiten mehr. Aber auch, das hoffe ich natürlich, dass da auch eine Verbindung mit dem Smartphone bestehen kann. Denn oftmals wäre das Display alleine vollkommen ausreichend, denn nicht jedes Auto hat ein System drin, das man mit dem Smartphone koppeln kann. Ja? Und da wäre das Teil dann sehr gut, wo man dann eben auch auf dem Display erkennen kann, was zum Beispiel gerade läuft. Ja? Und Stopp, Start, ne? Also Pause, ohne dass man ans Handy langt, darf man ja nicht. Ja? Und das wäre dann zum Beispiel eine gute Sache. Für mich selbst würde das jetzt nicht groß ausreichen. Im Prius habe ich da also eine komplette Bluetooth-Verbindung. Ich sehe also, was gespielt wird, sowohl bei Spotify als auch bei Google Play Music. Kann dort auch Pause, Start drücken und so weiter, sogar am Lenkrad, an den Tasten. Also völlig legal bedienen unterwegs. Aber wie gesagt, für viele Leute, die jetzt eben keine Verbindung haben zum Smartphone, eine integrierte im Auto, das auch kompatibel ist, das ist ja auch so eine Geschichte. Da habe ich nur Glück gehabt, dass das einfach so jetzt klappt alles, ne, mit der Anzeigen von den ID3-Tags und so weiter. Ne. Und ja, dann ist so ein Gerät natürlich was wert. Aber ich kann mir auch andere Sachen vorstellen, wo das vernünftig wäre beispielsweise. Stellt euch mal vor, das Teil könnte man mit einem Bluetooth-Kopfhörer verbinden, da wäre eine 4G-LTE-Karte drin, dann könnte man das Handy quasi entlasten und könnte das Teil, das kleine zum Joggen, perfekt irgendwo einstecken und mit Bluetooth dann hören. Wahnsinn, oder? Aber wie gesagt, das sind so viele Spekulationen. Am 24. April werden wir mehr sehen. Dort soll dann eben ein Event stattfinden und es wird erwartet, dass dann dort das Gerät eben vorgeführt wird. So, jetzt wieder zurück zum Spielen, ja, aber nur als kurze Nachricht, falls ihr es noch nicht wisst. Ich habe eben gesagt, Pokémon Go ist das erfolgreichste Mobile-Game, das es jemals gab. Und GTA ist das am meisten profitabelste kommerzielle Entertainment-Produkt aller Zeiten. So sieht's aus. Für die, die es immer noch nicht glauben wollen, ja, GTA 5 hat ja schon von Anbeginn geschafft, sich in den Schlagzeilen zu halten. Von daher verwundert es mich nicht. Es wurde gleich rausgehauen in den ersten Tagen, unglaublich. Ja. 90 Millionen Mal wurde das Spiel verkauft. 90 Millionen Mal. Ja. Und über 6 Milliarden Dollar ohne die Microtransactions, die im Spiel auch möglich sind. Ja, man kann ja da so Gold, also Ingame-Währung kaufen, ja, um dann eben im Spiel wiederum Gegenstände zu erwerben. Und die sind teilweise, also diese Shark Cards, wo es da gibt, die sind teilweise schon recht happig. Ja, also kann man auch mal so ein 100er ausgeben für eine Shark-Card, ich weiß nicht, wie viel Geld, also Ingame-Geld das dann ist. Also die zählen noch nicht mal dazu, diese 6 Milliarden, rein nur von dem Verkauf der Games. Und da muss ich schon sagen, boah, das ist ja wirklich irre, was da möglich ist. Und das führt eben dazu, dass es das überhaupt, ne, also nicht nur das Spiel, sondern das am meist profitabelste Entertainment-Produkt aller Zeiten. Ja. Puh. Die hocken da wirklich auf einer Goldgrube. Aber ich kann ja schon kaum noch warten auf GTA 6. Ja, aber so langsam werde ich nervös, ja, weil wenn der Verkauf, ja, von GTA 5 immer noch so hoch ist und so stark eben immer noch vertreten ist, dann werden die den Release von GTA 6 auf jeden Fall weiter nach hinten verschieben. Ja? Das macht man einfach so nicht. Und ja, da habe ich die Befürchtung, dass das noch viel zu lange dauert. Ja. Naja. So, zum Schluss kommen wir natürlich wie immer zum lustigen Video, das ich gefunden habe. Und was könnte da anders das sein, ja? So müssen Rahmen geliefert werden. Ihr glaubt euer Pizzadienst sei schnell, dann bestellt mal einen Rahmen in dem Laden, der dort vorgestellt wurde. Ja? Also der ist 500 Meter weg, der Laden, und ich sag's jetzt nicht, wie lange der braucht. Schaut's euch einfach mal an. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Die Kommentare könnt ihr abgeben auf YouTube, entweder beim Video oder im Diskussionsforum. Links und Informationen findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com. Wie immer die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Tschüss.